Hello, good morning, my heavenly friends. Hallo und guten Morgen, meine Himmelsfreunde. My heavenly citizens. Meine Himmelsbürger. So look. Schau. You can't just say, okay, from now on, I'm going to start to desire, long for and put my thoughts and my heart in heaven. Du kannst nicht nur sagen, von jetzt an werde ich anfangen, zu wünschen, mich zu sehnen und meine Gedanken und mein Herz in den Himmel zu setzen. But at the same time, I'm going to be completely engaged in this natural realm of this world. Aber gleichzeitig werde ich mich voll und ganz im natürlichen Bereich dieser Welt engagieren. You know, we have to keep reminding ourselves, we live in this world, but we are not of this world. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. It's very simple. Es ist sehr einfach. So, do I have to think about things of this world? Muss ich an Dinge dieser Welt denken? Well, only in the sense that I live here in this world and I have to get things done. Nun, nur in dieser Hinsicht, dass ich hier in dieser Welt lebe und Dinge erledigen muss. But I cannot allow the things of this world to grip my heart. Aber ich kann nicht zulassen, dass die Dinge dieser Welt mein Herz ergreifen. Because if I do it, like the Passion says, you would be distracted by this natural world. Denn wenn ich das tue, würde ich, wie es in der Passion heißt, durch diese natürliche Welt abgelenkt werden. And this natural world is full of so many things that want to take my attention from heaven. Und diese natürliche Welt ist voll von so vielen Dingen, die meine Aufmerksamkeit weg vom Himmel nehmen wollen. Just think about how we react in difficult situations or in challenges. Denk mal darüber nach, wie wir in schwierigen Situationen oder bei Herausforderungen reagieren. Many times we are so influenced by this natural world around. Oft werden wir so sehr von der natürlichen Welt um uns herum beeinflusst, that we don't even think to ask, what's heaven's perspective about this? Dass wir gar nicht auf die Idee kommen, nach der Perspektive des Himmels zu fragen. So we have been so connected to this earth and so disconnected from the reality of heaven. Wir waren so sehr mit dieser Erde verbunden und so sehr von der Realität des Himmels abgekoppelt. And obviously this was a problem with them too. That's what Paul had to tell them. Und offensichtlich war das auch bei ihnen ein Problem. Deshalb musste Paulus es ihnen sagen. So just keep reminding yourself. Erinnere dich also immer wieder daran. Keep putting things in perspective. Und setze die Dinge ins rechte Licht. My real place is heaven. I'm a citizen of heaven. Mein richtiger Platz ist der Himmel. Ich bin ein Himmelsbürger. Here I'm passing through. Hier bin ich auf der Durchreise. So as I face difficulties, as I face challenges, as I have questions. Wenn ich mit Schwierigkeiten konfrontiert werde, wenn ich vor Herausforderungen stehe, wenn ich Fragen habe. It's more important for me to react by heaven's perspective than by earth's perspective. Ist es wichtiger für mich, aus der Perspektive des Himmels zu reagieren, als aus der Perspektive der Erde. And as we remind ourselves like this, we will live in peace, we will live in harmony. Wenn wir uns daran erinnern, leben wir in Frieden, in Harmonie. And we're not gonna live this stressful life. Und wir werden nicht mehr dieses stressige Leben führen. So now Paul continues in verse 3. Paulus geht weiter in Vers 3. And here he says, your crucifixion with Christ has severed the tie to this life. I really do like that. Und er sagt, deine Kreuzigung mit Christus hat die Bindung an dieses Leben durchtrennt. Das gefällt mir wirklich. You know, other translation says, you've been crucified with Christ. Andere Übersetzungen sagen, du wurdest mit Christus gekreuzigt. Or the New King James says, you died with Christ. Die New King James sagt, du bist mit Jesus gestorben. But I like how the Passion expresses it. Doch ich mag, wie es die Passion ausdrückt. That through your crucifixion with Christ, you have severed the tie to this life. It means cut it off. Deine Kreuzigung mit Christus hat die Bindung an dieses Leben durchtrennt, was bedeutet, dass sie abgeschnitten ist. You see, this is the spiritual reality. Siehst du, das ist die geistliche Realität. The cross has cut you off from your old sinful nature. It's cut off. Das Kreuz hat dich von deiner alten sündhaften Natur abgeschnitten. Sie ist abgeschnitten. And we have to live by simple faith in what happened there at the cross. Und wir müssen aus dem einfachen Glauben heraus leben, was dort am Kreuz passiert ist. And then he says, and now you're true life is hidden away in God and Christ. Und nun sagt er, und nun ist dein wahres Leben verborgen in Gott, in Christus. You know, when he says your true life, he actually uses the Greek word zoe. Wenn er von deinem wahren Leben spricht, benutzt er das griechische Wort zoe. Which of course has the implication that it's not my physical life. Was natürlich die Bedeutung hat, dass es sich nicht um mein physisches Leben handelt. It's not my body. Es ist nicht mein Körper. It's my true abundant life that I have in Christ Jesus. Es ist mein wahres, überfließendes Leben, das ich in Jesus Christus habe. So think about this. Also denk darüber nach. Am I hidden in Christ Jesus, or as the Passion said, hidden away in God, in Christ? Bin ich in Jesus Christus verborgen, oder wie die Passion sagt, verborgen in Gott, in Christus? Yes and no. Ja und nein. No means my body, my natural body that's walking through this earth, is not hidden away. Nein bedeutet, mein Körper, mein natürlicher Körper, der auf dieser Erde wandelt, ist nicht versteckt. It's walking here on this earth. Er wandelt hier auf dieser Erde. But my true Zoe, the new abundant life that God has given me. Aber mein neues Zoe, dieses neue Leben in Fülle, das Gott mir gegeben hat. That life is completely hidden away, it's completely safe, it's completely perfect. Dieses Leben ist völlig verborgen, völlig sicher und völlig perfekt. And what happens? Was passiert? It happens that as we appropriate by faith, we will continue to experience Zoe life. Es folgt, dass wir weiterhin das Zoe-Leben erleben werden, wenn wir es uns durch nehmenden Glauben aneignen. You see, the devil cannot touch my life in Christ. Du siehst, der Teufel kann meinem Leben in Christus nichts anhaben. Because that's where it's hidden away. Denn dort ist es verborgen. You know, it's so beautiful. I like the expression hidden away. Es ist so schön. Ich mag den Ausdruck verborgen, weg, versteckt. Hidden away from the devil, hidden away from all the demons and all this junk. Versteckt vor dem Teufel, versteckt vor all den Dämonen und all dem Kram. So as we by appropriating faith grasp this, wenn wir es durch nehmenden Glauben ergreifen, means even as we physically walk through this earth, where will be tribulation as Jesus promised us. Das bedeutet, dass wir, auch wenn wir physisch auf dieser Erde wandeln, wo es Trübsal geben wird, wie Jesus uns versprochen hat, we still experience abundant Zoe life because it's hidden away in Christ and in God. Immer noch ein Zoe-Leben im Überfluss erleben, weil es in Christus und in Gott verborgen ist. So we have to make sure that even while we walk here on earth, we make the spiritual reality an earthly reality. Wir müssen sicherstellen, dass wir auch während unseres Lebens hier auf der Erde die geistliche Realität zu einer irdischen Realität machen. And as we learn to do that, that abundant life will be expressed here as we walk through this earth. Und wenn wir lernen, das zu tun, wird dieses Leben in Hülle und Fülle zum Ausdruck kommen, während wir auf dieser Erde leben. So we don't need to worry anymore about the devil. Wir brauchen uns also keine Sorgen mehr, um den Teufel zu machen. He cannot touch my Zoe life. Er kann meinem Zoe-Leben nichts anhaben. Guys, Leute, you need to keep engaging with heaven in your heart. Ihr müsst euch weiterhin mit dem Himmel in euren Herzen beschäftigen. That's where you can access your true Zoe life. Das ist der Zugang zum wahren Zoe-Leben. And then express it here on earth. Und dann bringt es hier auf der Erde zum Ausdruck. Thank you so much for listening to our devotions. Vielen Dank, dass ihr unseren Andachten zuhört. How we decide that all over the world people experience what Jesus paid for on the cross. Wie sehr wünschen wir uns, dass die Menschen auf der ganzen Welt erleben, was Jesus am Kreuz bezahlt hat. And through his, of course, burial, resurrection and ascension. Und natürlich durch sein Begräbnis, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. See you tomorrow. Bis morgen.